August sind wir bereit, auf die Straße zu gehen. Für den Held aus vergangener Zeit, nach 46 Jahren qualvoller Haft wurde er ermordet. Ein alter Mann in Gefangenschaft. Für Rudolf Hess, gegen das Vergessen, seine Taten sind unbemessen. Wir werden uns immer wieder auf die Straße trauen. Wohnt sie der List nicht bunt? Autonome demonstrieren gegen uns, die wir friedlich durch diese Stadt marschieren. Doch wir lassen uns nicht unterkriegen. Der nationale Widerstand lässt sich nicht besiegen. Für Rudolf Hess, gegen das Vergessen, seine Taten sind unbemessen. Wir werden uns immer wieder auf die Straße trauen. Wohnt sie der List nicht bunt? Auch die Antifa gesehen. Diese Chaoten wissen nicht mal, warum sie da stehen. Der Bürgermeister hat diese Typen gern. Mobil gegen rechts ist heutzutage sehr modern. Für Rudolf Hess, gegen das Vergessen, seine Taten sind unbemessen. Wir werden uns immer wieder auf die Straße trauen. Wohnt sie der List nicht bunt? Für Rudolf Hess, gegen das Vergessen, seine Taten sind unbemessen.